Kleinere Fragmente, Dramen von Friedrich von Schiller. Entwurf, Fortsetzung von Goethes Bürgergeneral. Personen, Schnaps, Christinchen, Tochter, Röschen, Mutter, Görgel, Vater, Edelmann, Baroness, Christinchens Liebhaber, Junker, Schulmeister, Schulknaben, Jäger, Tafeldecker, andere Bediente des Edelmanns, der Baron, Jagdgesellschaft. Erster Akt. Erstens, Sonnenaufgang, im Dorf. Schnaps, nüchtern, sieht sich nach einem Branntweinladen um, der noch nicht auf ist. Zweitens, Christinchen macht den Laden auf, Exposition, Verhältnis der Mutter zum Vater, Christinchens zu zwei Liebhabern, Schnaps begünstigt den Junker. Drittens, Röschen, Verlegenheit wegen der Kasse, trägt ihm auf, das Kreuz zu versetzen. Viertens, Görgel, kommt von dem vierten Hochzeittag zurück, Beschreibung des Gastmahls und der Gastfreiheit, Schnaps von der Idee begeistert, ein splendider Wirt zu sein. Fünftens, Schnaps Monolog, hungert und entschließt sich zu traktieren. Sechstens, Edelmann ist früh auf, da er seiner Tochter ein ländliches Fest geben will. Schnaps kann die Gelegenheit nicht vorbeilassen, sich zu signalisieren und bittet sich aus zu traktieren, gibt noch Hoffnung, den Junker zu erben einzusetzen. Siebtens, zum Edelmann kommt seine Tochter, Exposition ihres Charakters und ihrer Lage, findet ihr Glück darin, wohltätig zu sein. Achtens, Christinchens Liebhaber entdeckt sich der Baroness, sie ab. Neuntens, Schnaps kommt zu ihm und beredet ihn, eine Laube zu bauen und ein ländliches Frühstück hinzubringen, verspricht ihm, das Liebchen hinzuschaffen. Zehntens, Schnaps und der Junker, ähnlicher Vorschlag mit einem galanteren Frühstück, gleiches Versprechen. Elftens, Szene mit dem Schulmeister, der die Bänke abschlägt. Zwölftens, Schnaps und Görgel. Dieser wird in die Stadt mit dem Kreuz geschickt, das Dessert zu bezahlen. Dreizehntens, Schnaps und die Baroness. Er benutzt ihre Wohltätigkeit, um Geld von ihr zu kriegen und durch sie den Schulmeister über Land zu schicken. Vierzehntens, Schnaps allein. Hierauf die Schuljungen, die ihm Tisch und Bänke fortschaffen müssen. Zweiter Akt. Erstens, Töffel mit Maien eine Laube zu bauen. Zweitens, Junker und ein Jäger mit Maien in gleicher Absicht. Töffel bleibt. Beide haben mehr gebracht, als sie Schnapsen versprochen. Versuch beider Parteien, einander wechselseitig wegzubringen. Da es nicht gelingt, gehen beide Parteien weg. Drittens, Christinchen allein, die auch den Baron eingeladen, bringt den Käse. Viertens, beide Liebhaber und Christelchen. Jeder stellt sich, als ob ihn Christelchen nichts anginge. Fünftens, endlich arrangieren sich beide Liebhaber, eine Partie zu drei zu machen. Schulknaben kommen mit Tisch und Bänken. Sechstens, die drei erklären sich's aus einer ungeschickten Bestellung, fangen an, den Tisch zu decken und aufzustellen, aber nur auf drei Personen eingerichtet. Siebtens, Bediente vom Edelhof arrangieren eine Tafel und bringen Essen zur Verwunderung der vorhandenen Gäste. Achtens. Röschen kommt mit einem Braten, von der andern Seite ein anderer Braten vom Edelmann. Neuntens. Görge aus der Stadt mit dem Dessert, Schnaps mit den Schülern, bezeugt seine Zufriedenheit, ordnet das Übrige noch an und macht die Krüppel. Zehntens. Edelmann mit der Baroness, man setzt sich, Schnaps macht den Wirt, Krüppel warten auf, Baroness ergreift diese Gelegenheit, eine Wohltat auszuüben, krönt Röschen zu Rosine, Krüppel singen Chorus, man sieht einer Verheiratung Töffels mit Christinchen entgegen. Elftens. Baron und Jagdgesellschaft kommen unerwartet dazu, Schnaps glänzt, fährt fort, den Wirt zu machen. Neues Arrangement des Sitzens, Tableau.